Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer in guter alter Tradition, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, das ist der Manuel und Manuel ist 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo Manuel. Was ist dein Thema? Ja, also es geht darum, ich habe ganz normal eine Beziehung, ich habe eine ganz normale Freundin und ist schon ein bisschen länger, also fast 2 Jahre. Mhm. Ja, aber nebenbei habe ich noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ist mir mittlerweile in der Zeit aufgefallen, vielleicht auch ein bisschen vorher, dass ich, wie soll ich das erklären? Ja, ich bin so ein Typ, der ein bisschen Fetischismus hat, also ich stehe auf dominante Frauen. Mhm. Ja. Kann man ja offen aussprechen, ist ja nicht schlimm. Ist deine Freundin auch eine dominante Frau? Nein. Die ist ganz normale und... Mit der machst du Blümchensex? Ganz normal, ja. Und kuschelst? Ja, genau. Und seit wann weißt du jetzt, dass du halt auch die härtere Nummer magst? Ja, auch schon seit über einem Jahr. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Mhm. Es ist eigentlich schon ein bisschen länger, bloß... Ich habe dann irgendwie mal festgestellt, dass es irgendwie bei mir verflogen ist, dann kam es wieder, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist wirklich so gewesen. Wie hast du es denn überhaupt bemerkt, dass du drauf stehst? Wie merkt man das? Habe ich das gemerkt? Also ich kann es, wenn ich ehrlich bin, jetzt gar nicht so beschreiben. Na ja, gut, aber es kann ja sein, dass du irgendeinen Film gesehen hast, wo es solche Szenen gab und das fandst du wahnsinnig scharf. Oder du hast dir ein Porno geholt mit solchen Szenen und bist darauf abgefahren. Irgend sowas. Sagen wir mal so, vielleicht ist es im Allgemeinen so gewesen, dass es nicht schon ein Film war, sondern generell, dass es halt einfach so gekommen ist. Es ist einfach so gekommen. Ja. Hast du es denn schon mal praktiziert? Ja, ich habe es praktiziert. Am Anfang nicht, weil ich irgendwie am Anfang mich dagegen gewehrt habe und irgendwann ist es dann doch passiert und... Bei einer Domina? Ja. In einem Bordell? Ja. Ja. Wie oft jetzt schon? 10, 15 Mal, ich weiß es nicht. Oh ja, das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. 2 Jahre? 8 Mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es kommt auf das eine Mal nicht an. 2 Jahre, eine ganz normale Beziehung und deine Freundin weiß davon nichts wahrscheinlich, ne? Sie soll auch nichts wissen. Sie soll auch nichts wissen. Weil, ich habe mit ihr mal zufällig über dieses Thema geredet, es kam zufällig mal hoch und dann hat sie gesagt halt, dass sie dafür überhaupt kein Interesse hat und so weiter. Wie geht es denn dann da so zu bei der Domina, zu der du gehst? Ist das immer dieselbe übrigens? Nein, es ist eine andere, weil mich halt auch jedes Mal eine andere interessiert hat. Und was auch immer komisch bei war, was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, wenn ich zu einer Domina hingegangen bin, wollte ich zum Beispiel auch immer eine haben, die teilweise auch ein bisschen größer ist, damit sie eine Art Macht über mich hat. Wie groß bist du? 1,78. Was genau macht die Domina dann mit dir, wenn du da bist? Also ich will eigentlich jetzt nicht den sexuellen Verkehr, weil die macht die Domina ja auch nicht in dem Sinne. Sondern, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so reden kann. Ja, also von mir aus kannst du so reden. Ja, klar. Wir sind hier unter uns und wir haben hier schon alles Mögliche gehört. Klar, ein bisschen Langfieber und so weiter haben wir ja. Ne? Ja, ist klar. Du musst es ja auch nicht so detailliert machen. Lässt du dich auspeitschen? Kriechst du auf dem Boden kreuz und quer? Hast du Lederkorsagen an, wie man das nennt? Nein, das habe ich nicht an. In dem Bereich geht es schon hin. Ein bisschen schon, aber halt noch nicht so weit, weil ich es auch nicht, sag ich jetzt mal, 10 Jahre gemacht habe oder so. Andere gehen da wahrscheinlich viel härter in den Bereich rein. Also du lässt dich schon hart rannehmen von der Domina und es gibt auch schon mal einen Klaps auf den Arsch? Ja, das schon. Das gibt's auch schon mal. Es wird aber nie der Geschlechtsakt vollzogen. Es ist leider außerdem mal ein bisschen probiert worden, aber da habe ich mich dagegen dann doch Gott sei Dank gewehrt. Warum Gott sei Dank? Ja, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich wenigstens in richtiger sexueller Geschichte, sag ich jetzt mal, deiner Freundin treu bleibst, oder was? Genau. Ja, auf eine andere Art und Weise halt nicht. Ja. Wie lange dauert so eine Session bei der Domina? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde wird ziemlich teuer. Aber dann bist, ja, wie teuer ist das? Also eine halbe Stunde kostet so um die 300 Mark. Wow, das geht in die Kohle, ne? Ja, das ist natürlich auch wieder ein weiteres Problem, weil ich auch immer merke, dass ich es nicht nur ein, zwei Mal im Monat will, vielleicht, sondern auch drei, vier Mal. Mhm. Das kann man irgendwann auch nicht mehr bezahlen. Nun bist du doch, wenn du in eine halbe Stunde bei der Domina warst, bist du doch wahrscheinlich auf 150 und scharf wie eine Rasierklinge. Was machst du dann danach? Du meinst, ich bin danach so scharf? Ja, gehe ich mal von aus. Wenn du eine halbe Stunde das hast machen können, was dich wirklich erotisch auf Hochtouren bringt, und es kommt aber nicht zum Geschlechtsverkehr. Nein, nicht zum Orgasmus, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Es kommt auch zum Orgasmus. Es kommt zum Orgasmus. Und selbst wenn es nicht dazu kommt, was mir auch schon einmal, glaube ich, passiert ist oder zweimal, bin ich danach nicht mehr scharf, sondern es ist so wie eine Art zweites Leben für mich. Ja, das hört sich jetzt so an, dass ich davor, klar, da will ich es irgendwie, und danach hasse ich diese Sache wie die Pest. Ah, ja. Mhm. Mhm. Dass ich das total bereut habe, und es gibt auch da Phasen, wo ich mich auch wäre, da hinzugehen. Also es klingt wie eine Sucht, ne? Dass man vorher ganz, ganz wild drauf ist, und wenn man es dann gemacht hat, dann ärgert man sich oder ist ganz betrübt oder depressiv geradezu. Ja, ist bei mir, ich schätze bei mir wie eine Sucht ein, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich das sonst. Bist du damit zufrieden, oder ist das alles für dich ein großes Problem? Also für mich ist das schon ein Problem, weil ich halt ist es für dich ein Problem? Aber für die Beziehung halt. Genau, aber darauf wollte ich hinaus. Ist es für dich ein Problem, weil du in einer Beziehung bist, oder ist diese Sexualität generell für dich ein Problem, die du da erlebst? Auch so generell, weil es gibt Phasen, da will ich es halt überhaupt nicht, und die Phasen habe ich jetzt halt auch. Hast du denn mit deiner Freundin noch schönen, normalen Sex? Ja, klar. Denkst du, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, an diese harten Aktionen mit der Domina? Selten. Deine Freundin würde aus allen Wolken fallen, vermutlich, wenn sie das erfahren würde, was du tust. Ich denke mal schon. Ja. Wahrscheinlich wäre die Beziehung kaputt danach. Ich denke mal, kaputt ist auf jeden Fall, würde sie sich wahrscheinlich ein bisschen ändern. Auf schlechte hin, weiß ich nicht. Du hast jetzt so einen Druck, was auch verständlich ist, wenn du gehst ja nun permanent fremd, deine Freundin, egal jetzt, was du da machst, erstmal bleibt festhalten, dass du fremd gehst, und dann kommt noch diese bizarre Form der Sexualität dazu, mit der du ja auch nicht so im Reinen bist. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, das ist mein Ding und ich ziehe das durch, ich bin damit froh. Wie denkst du dir denn, wie das jetzt so weitergehen soll in deinem Leben, auch in der Beziehung vor allen Dingen? Das nur wüsste. Du kannst es nicht unterbinden. Also es ist ja meistens so, dass ich das in der Woche mache, weil ich mich mit ihr am Wochenende eigentlich immer treffe. Und wenn ich es dann hinter mir habe, oder ja, also wenn ich es hinter mir habe, dann bin ich dann abends dann halt zu Hause, und dann brauche ich dann doch schon mein Bierchen, und dann halt drüber weg hinzukommen. Hast du denn schon einige Male versucht, das Ganze zu bleiben zu lassen, zu unterbinden? Tja, die Frage, auch versucht, ist eine gute Frage, weil ich weiß nicht, wie ich dagegen angehen soll. Deswegen. Also, was haben wir für Möglichkeiten? Die Möglichkeit, das zu unterdrücken, fällt offensichtlich flach. Ich habe auch schon mal versucht, so eine Art. Ich habe mal in einer gewissen Zeitschrift mal gelesen, dass es so eine Art Therapiegruppe, nee, nicht Therapiegruppe, es gibt so einen Gesprächskreis über diesen ganzen SM-Bereich. Habe ich mal da angerufen, habe gesagt, dass das mein Problem ist und dass ich davon wegkommen will, und dann haben die ja darüber irgendwie gelacht und dachte, wieso denn davon wegkommen? Genau, das sind wahrscheinlich Gruppen, die sich sogar treffen dafür. Ja, genau. Aber lass mich mal ausführen. Also es gibt eigentlich, was gibt es für Möglichkeiten? Die Möglichkeit, du versuchst es zu unterdrücken, das kannst du nicht. Die andere Möglichkeit, du lebst so weiter wie bisher, das kannst du auch nicht, weil das Gewissen dich so sehr plagt. Deine Freundin gegenüber, zu Recht auch. Die dritte Möglichkeit ist, du eröffnest das deiner Freundin, dass du so eine Neigung hast und versuchst vielleicht eine Ebene mit ihr zu finden. Ich sag's ja jetzt nur mal so, dass du ihr vielleicht glaubhaft rüberbringen kannst, dass das nur mit Liebe und eurer Beziehung nichts zu tun hast, sondern dass du dir halt ab und zu mal so holen möchtest. Und die allerletzte Möglichkeit ist, dass du wenn du mit dieser Art der Sexualität auch nicht zuhanden kommst, was mir ja auch so ein bisschen zu sein scheint, dass du dir wirklich einfach mal für eine gewisse Zeit einen professionellen Rat bei einem Therapeuten, einem Sexualtherapeuten holst. Und in diesen Gesprächen wird dann auch sicher die Situation mit deiner Beziehung erörtert. Das sind die Möglichkeiten, die ich so sehe. Ich würde dir gerne mal noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, Manuel, der das auch gerade jetzt dieses Gespräch hier mitgehört hat. Ja. Solltest du dich für die letzte von mir genannte Möglichkeit entscheiden, kann er dir sicher helfen, aber er hat bestimmt auch noch einen Aspekt, den er dazu beitragen kann. Ja, gut. Ja? Machen wir das mal so, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, der Peter ruft dich an, mein Psychologe. Okay, danke. Alles Gute. Ja, selber auch, ne? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Heino, nee, nicht Heino, Heiko, 32 Jahre aus Hamburg, hat mir geschrieben und er schreibt, Domian, wie fandest du die Rede von Bush gestern Nacht? Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen, ich habe sie live im Fernsehen gesehen, die ganze Rede, und muss sagen, dass ich sie gut fand, dass ich ihn sehr besonnen einstufe nach dem, was ich gestern gehört habe, und ich doch auch sichtlich erfreut war nach dem ganzen der Rambo-Rhetorik der letzten Woche, fand ich das gestern sehr erstaunlich und sehr gut und respektabel. Und ich glaube, er hat gute Berater um sich herum versammelt, die ihn auf eine gewisse Linie bringen, die doch verantwortungsvolles Handeln mit sich bringt. Also mir hat es gut gefallen. Jana, 30 Jahre aus dem Sauerland, schreibt, Hi Domian, du hast am Mittwoch gesagt, dass man auch in bewegten Zeiten lachen darf bzw. lachen sollte. Und dass es auch lustige Sendungen im Fernsehen geben sollte. Ich finde das ungeheuerlich. Hast du denn gar kein Mitgefühl? New York ist doch jetzt überall. Und du vertrittst so eine Meinung? Es ist übrigens eine Schande, dass dein Kollege Stefan Raab seinen Schwachsinn wieder senden darf. Denkt er nicht an die Toten? Eine Meinungsäußerung von Jana, 30 Jahre, aus dem Sauerland. Und noch was sehr Schönes von Achim. 59 Jahre aus Essen, der schreibt, Hallo Domian, ich, der Achim, ich löse bei Frauen bis zum 26. Lebensjahr über Augenkontakt einen Orgasmus aus. Da, mit dem hätte ich ja gerne mal geredet, wie er das macht. Wenn ich das hier könnte, ne, und das hier über die Kamera machen würde, das, ganz Deutschland würde nur noch kreischen, immer so zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts. Das ist der Achim aus Essen, der kann das. Aber wieso nur bis zum 26. Lebensjahr? Das kann ich nun auch nicht verstehen. Egal. David, 21 Jahre alt. Grüße dich. Ja, hallo Domian. Herzlich willkommen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist dein gestern geplatztes Thema, spurlos verschwunden. Mhm. Und zwar, es geht da um meinen Bruder. Der ist seit 1999, Heiligabend, spurlos verschwunden. 1999, das ist ja nun schon sehr lange her, Heiligabend. Wie alt war er? 1999? Zu dem Zeitpunkt war er 29. Wie ist das an dem Heiligen Abend abgelaufen? Ja, also mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt. Mhm. Ich zu dem Zeitpunkt auch. Und wir wollten uns am Heiligen Abend in dem Elternhaus von meinen Eltern treffen, mhm, zum Feiern, mhm, und hatten 20 Uhr ausgemacht. Um 20 Uhr haben wir uns dann alle getroffen, meine Eltern, mein Bruder mit seiner Freundin und ja, wir beiden waren da. Mhm. Und ja, dann ging das bis 20.30 Uhr, wir wollten dann für sich anfangen zu essen. Und da sagte mein Bruder, er müsste nochmal nach Hause, ungefähr 10 Kilometer entfernt. Er hätte ein wichtiges Geschenk vergessen. Mhm. Naja, und da haben wir schon gesagt, weil es relativ störend war, lass das doch, können wir die nächsten Tage an für sich machen. Mhm. Nein, aber er hatte darauf bestanden und hat gesagt, nee, es wäre ihm wichtig, er würde das gerne noch holen. Gut, und seine Wohnung mit der Freundin liegt ungefähr 10 Kilometer vom Elternhaus entfernt. Mhm. Und dann hat er sich, ja, denken wir mal, auf den Weg gemacht. Und mit dem Auto? Mit dem PKW, mhm, richtig, mit, mhm, seinem eigenen. Mhm. Und um 21.30 Uhr, also ab weggefahren ist er circa gegen 20.30 Uhr. Als er um 21.30 Uhr noch nicht da war, haben wir dann versucht, bei ihm auf dem Handy anzurufen. Das war zwar an, ja, aber wir haben nicht erreicht. Naja, und ja, dann haben wir mehrmals zwischen 9:30 und 10:00 nochmal angerufen. Es war um 10 Uhr die Polizei in unserem Ort angerufen haben. Und also da warst du schon beunruhigt? Sehr, sehr beunruhigt. Ja, um 22 Uhr haben wir die Polizei dann informiert, dass wir ihn vermissen und ob eventuell ein Unfall passiert ist oder sonst irgendetwas. Ja, ja. Aber das Handy war immer noch, das klingelte. Das Handy war aktiviert, das war am Klingeln. Hat denn die Polizei dann gleich alles in Bewegung gesetzt und das Auto gefunden? Nein, leider nicht. Das Auto ist bis heute weg, er auch. Er ist bis heute weg, das Auto ist weg? Das Auto ist komplett mit dem Kennzeichen und allem um weg. Ist er denn? Wir haben uns circa um 22 Uhr an die Polizei gewandt. Mhm. Und die haben uns dann in einer Art und Weise begegnet, es wäre Heiligabend, sie haben sehr, sehr wenig Personal. Mhm. Sie haben das jetzt aufgenommen, sie haben sogar für uns die Krankenhäuser angerufen und wir sollten erst mal abwarten. Mhm. Ja, und falls er wieder auftaucht, sollen wir uns unbedingt bei der Polizei melden. Ansonsten sollen wir morgen Mittag dann bei der Polizeidirektion selber auftauchen das war und eine Vermisstenanzeige machen. Ja, das waren die Vorkommnisse an dem Heiligen Abend. Richtig. Hat man bis heute, das war Heiligabend 1999, hat man bis heute nichts, keine Spur von ihm entdeckt? Es gibt kein Lebenszeichen von ihm. Lass mich fragen, war er noch in der Wohnung? Ist das Geschenk weg? Nein, die Freundin sagt im Nachhinein auch, sie wüsste gar nicht, welches Geschenk oder wie oder was. Das im Nachhinein kam ihr das sehr, sehr spanisch vor. Das heißt, ihr vermutet, dass vielleicht gar kein Verbrechen vorliegt, sondern dass er das selbst initiiert hat, oder inszeniert hat, um abzuhauen. Stand der Dinge heute ist auch, die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Mhm. Es wurde recherchiert, die Kripo hat sich Ende Dezember dann erst gemeldet. Ja. Und die haben die ganzen Sachen wie Bankgeschäfte übernommen, die EC-Karte wurde verfolgt, die Telefonrechnung. Hat er denn Geld irgendwo abgebucht? Nein, es wurde seit 18 Uhr, ungefähr 18.30 Uhr am 24. Dezember kein Geld mehr abgehoben, weder telefoniert. Und wie war es vorher? Hat er denn vor Heiligabend vielleicht eine größere Summe? Ja, es wurde Anfang Dezember, hat er bei seiner Hausbank einen Kredit über 30.000 D-Mark beantragt. Mhm. Dem Ganzen wurde am 19. Dezember zugestimmt oder 18. Dezember und wurde dann auch gleich an diesen Tagen, sprich vor Heiligabend, abgeholt, auch ohne Wissen der Freundin. Und das hatte er, das Geld. Da gehen wir heute von aus, dass er das Geld hat. Was ist denn eigentlich mit dem Handy? Ihr habt doch wahrscheinlich immer und immer wieder versucht, auch Wochen später die Nummer anzurufen. Richtig, ganz genau. Das war ungefähr eine Woche später, das Handy war aus. Mhm. Über die Polizei, die hat im Vorfeld auch schon probiert, eine sogenannte Peilung, bei D2 war das möglich, wo sich das Handy in welche Netze einloggt, da kann man ungefähr den Bereich feststellen. Das war allerdings vergebens, da sich das Handy gar nicht mehr eingeloggt hat. Mhm. Und so konnten sie nicht mehr feststellen, aus welchem Teil von Deutschland der Empfang war. Ja, aber auch äußerst sonderbar ist ja, dass das Auto spurlos verschwunden ist. Ne? Also bis heute komplett. Nehmen wir mal an, der hätte jetzt irgendeine Idee gehabt, ich wandere aus nach Australien und so, dann wird das Auto ja in irgendeinem Flughafen mal gefunden worden sein. Das Auto ist weder gefunden vom Straßenverkehrsamt aus komplett Deutschland, es wurde niemals abgemeldet, weder irgendwie verkauft oder sonst irgendetwas in der Art und Weise. So, jetzt steht eure Familie da. Und der Bruder ist weg und offensichtlich liegt kein Verbrechen vor, sondern der Bruder hat das selbst alles in die Wege geleitet und eingefädelt. Kommt man da nicht ungeheuer als Familie und du auch als Bruder ins Grübeln? Was war denn da los? Ach, für die ganze Familie ist es schrecklich. Habt ihr irgendeine Idee? Nein, gar nicht. Also wir haben alles recherchiert, was möglich war. Es waren keine Schulden, es war kein Streit. Zwischen seiner Freundin war auch alles okay. Das ganze Umfeld, das war normal. Aber irgendwas war nicht okay. Irgendwas war nicht okay, was ihr alle nicht gesehen habt. Richtig. Nur bis heute sind wir nicht drauf gekommen, was es hätte sein können. Wie gehen deine Eltern damit um? Sie sind sehr, sehr fertig. Mhm. Also ich sag mal, es wäre schöner, irgendwas zu hören, ein kleines Lebenszeichen oder im schlimmsten Falle, dass er tot ist. Es wäre beruhigender. Wobei, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja beruhigend, dass man schon davon ausgeht, dass kein Verbrechen vorgefallen ist und dass er vielleicht einfach nur in einer anderen Identität lebt. Aber eben lebt. Ja. Aber hat man nicht da auch Zorn auf den Bruder, dass er der Familie sowas antut? Es ist am am Anfang, so sagen wir mal die ersten zwei Monate, es war ein fürchterlicher Hass. Mhm. Es war, ich weiß es nicht, wie man es mehr beschreiben kann. Ich hatte ein richtiges Loch in reingerissen. Hat sich das jetzt ein bisschen beruhigt? Ja, wenn es Telefon klingelt, man hofft unterbewusst immer noch, dass irgendwas ist oder es klingelt an der Haustür. Ich sag mal, ein Lebenszeichen wäre. Du heißt? Wäre viel beruhigender. Es ist so, man weiß nicht, wo man dran ist. Du heißt, dein Name, du heißt wirklich David. Richtig. Und dein Bruder heißt wie? Frank Frederik. Frank Frederik. Und aus welcher Gegend kommt ihr? Aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich äußerst gering, dass zufällig dein Bruder heute Abend, sofern er im europäischen Raum noch ist, diese Sendung hier sieht. Aber es gibt ja die verrücktesten Zufälle. Möchtest du ihm was sagen? Melde dich einfach nur. Einfach nur einfach melden? Ihr habt gar keinen Anspruch, ihr wollt gar nicht, keine Rechtfertigung und Erklärung haben. Ihr wollt nur wissen, ich lebe, er lebt und dann würdet ihr ihn auch in Ruhe lassen? Auf jeden Fall. Wir wollen nur wissen, dass er lebt. Mhm. Es ist vor allem für meine Mutter, es ist schrecklich. Mhm. Man ist fertig. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht doch eine Wirkung hatte, dein Anruf, David. Mhm. Ich hoffe sehr. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Steffi, wo ist sie? Hier. 21. Hallo? Ja. Hallo, Domian. Hallo, Steffi. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Du hast ein Problem mit dem Freund? Ja, und zwar, er will ständig Sex und ich nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und er will ständig Sex und du nicht? Ja, und das ist jetzt aber erst so seit einem halben Jahr. Darauf wollte ich hinaus. Am Anfang wolltest du auch immer viel Sex. Ja, am Anfang war das ausgeglichen, also da hat sich das so die Waage gehalten, da war das nicht, da hat uns das, war das okay, aber jetzt mittlerweile am liebsten jeden Tag und wenn ich dann sage nein, also dann ist es richtig Streit, dann ist der Abend auch gelaufen. Also er würde am liebsten jeden Tag mehrmals oder reich würde ihm einmal ausreichen? Mehrmals wäre am besten für ihn. Mehrmals wäre am besten. Wie viel mal möchtest du? Ja, so 1-2 Mal die Woche würde mir reichen, weil ich habe auch schon gar keine Lust mehr. Ich lasse mir meistens auch schon Ausreden einfallen. Mhm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich müsste mit ihm schlafen, um diesen Streit aus dem Weg zu gehen. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Weil ich weiß, wenn ich wieder sage nein, dann setzt er sich wieder schmollend auf seine Ecke und geht meistens auch 10 Minuten später ins Bett. Wie erklärst du dir denn, dass das so bei dir nachgelassen hat? Ja, das fragt er mich auch. Ich habe ihm auch gesagt, wenn er sich mal ein bisschen zurückhalten würde und nicht immer so drängen würde, dann würde ich ja von mir aus kommen. Aber wenn da wirklich immer einer ist, der dann kommt, ich will jetzt und hasse nicht und fummelt da immer an mir rum, dann geht gar nichts. Also im Grunde genommen liebst du deinen Freund nach wie vor? Ja, und nur dieses eine Thema halt, der Sex. Ja, ja. Und also du liebst ihn nach wie vor und findest ihn aber auch nach wie vor attraktiv und begehrenswert. Ja. Das ist nur, das liegt daran, weil er dir so viel Druck macht und dir ständig an der Pelle rum. Genau. Zupft. Das ist einfach, das habe ich ihm auch schon gesagt, das ist unmöglich, aber er stellt dann auf Durchzug. Er hört da nichts, ist beleidigt. Und wenn dann irgendwie im Fernsehen was läuft, ach guck mal, die haben Sex und wir nicht und fängt dann wieder an und ich so, ach jetzt lass mich einfach in Ruhe. Und er versteht es auch nicht. Also es ist sogar so, dass durch seine Nörgelei und durch seinen Druck du noch mehr auf Distanz gehst. Genau, und das freut er nicht. Und ich bin dann auch manchmal ganz froh, wenn ich irgendwie jetzt Unterleibsschmerzen habe oder meine Regel habe, weil dann weiß ich, er lässt mich eine Woche in Ruhe. Aber es muss ja irgendwo so ein Punkt gegeben haben, wo es gekippt ist. Also bis zu einem gewissen Punkt hast du es mitgemacht und dann war es dir dann einfach irgendwann zu viel. Ja, also das war halt... Warum war es dir da plötzlich dann zu viel? Vom halben Jahr, also ich hatte damals vom halben Jahr dann auch ziemlich starke Unterleibsschmerzen immer. Und da hat er auch Rücksicht drauf genommen und dann irgendwie hat es wohl dadurch auch, hat mein Freund mir gesagt, dass ich dann jetzt mal nicht so viel Sex haben sollte. Ja, und dann ging es auch, dann hat er auch Rücksicht drauf genommen, aber danach fing es dann an und dann hatte ich aber dadurch auch nicht mehr so viel Lust. Ich habe gesagt, lass uns doch mal ein bisschen zurückfahren. Ist doch nicht nur Sex, wir können auch mal so reden. Wir können auch mal so reden. Ja, und dann meine ich so, es ist doch nicht immer Sex. Und dann fing er gleich wieder an rum zu nörgeln. Und ihr wohnt zusammen, ne? Ja, wir wohnen zusammen. Hast du die Sorge, die Befürchtung, dass wenn das weiter so läuft, dass er sich irgendwas anders sucht, nebenher? Es Ja, er macht manchmal schon so blöde Bemerkungen von wegen, ja, wieso sind wir denn zusammen? Dann werde ich natürlich dann auch mal krank. Dann sage ich, ja, wie, dann geht er doch was anderes suchen, meinte ich so. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Würdest du dem denn zustimmen, wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe mal ab und zu? Nee, da würde ich sagen, dann trenn dich. Mhm. Also eine reine Sexbeziehung würdest du auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Nee. Mhm. Also ich bin auch ein bisschen erstaunt über das, was du sagst, beziehungsweise über deinen Freund. Weil ich finde einfach, wenn man eine gute Beziehung, wenn man eine richtig große Liebesbeziehung hat, dass man da aufeinander Rücksicht nehmen sollte und so die Mitte suchen sollte, die für beide optimal ist. Und wenn du nun mal irgendwann nicht so viel Bock hast, dann hast du immer nicht so viel Bock, Punkt aus. Dann muss er eigentlich zurückstecken, finde ich. Ja, das versuche ich ihn ja auch immer klar zu machen. Nur dann artet jedes Mal in Streit aus und das ist ja das Furchtbare daran. Dann soll er halt ab und zu mal ein bisschen mehr es sich selbst machen und dann ist es auch gut. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, ich lebe ja in einer Beziehung, ist ja hallo, ist so und, ist so. Aber die Beziehung definiert sich ja eben, eine Liebe, eine Beziehung definiert sich ja nun wirklich nicht in erster Linie nur über den optimalen Sex. Ja, das geht bei ihm rein und dann wieder raus. Mhm. Das ist eigentlich dieses einzige Streitthema, das Sex, das finde ich einfach furchtbar. Also ich finde, ich bin da voll auf deiner Seite, Steffi, was du jetzt erzählt hast. Und ich finde auch, dass du dich da überhaupt nicht unter Druck setzen lassen solltest und schon gar nicht irgendwie ihm zuliebe dich hinlegen solltest. Sondern er hat verdammt nochmal jetzt ein bisschen Rücksicht auf dich zu nehmen und vielleicht lockert sich dann ja auch wieder alles, so wie du es gerade selbst gesagt hast. Ne? Wenn er jetzt ein paar Schritte zurückgehen würde, dann würdest du vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in Fahrt kommen. Ja, es ist halt immer nur dieser Druck, wenn er dann kommt. Genauso, wenn ich ihn frage, kannst du mich mal massieren, dann sage ich immer, dann massiert er 5 Minuten, dann fängt er an zu touchen und sage ich, nee, komm, lass mal. Ja, wieso denn? Ich möchte jetzt nicht. Mhm. Und dann, so, schlimm, aber jetzt, wie soll es jetzt weitergehen? Wenn du jetzt deine Linie weiterfährst, was ich richtig finde, natürlich solltest du das irgendwie ein bisschen kombinieren, auch nochmal mit reden, sofern man das mit dem jungen Mann kann. Ja. Und ihm einfach klar machen, dass das einfach nur auch mal zu einer Liebesbeziehung gehört, das ist vielleicht eine Phase, das kann auch mal ein Jahr oder 2 Jahre dauern, dass es mal nicht so dolle läuft. Aber was passiert dann, wenn er sich darauf nicht einlässt? Würdest du fast vermuten, dass die Beziehung zu Bruche geht? Also ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Also, ja, wir stehen ja auch meistens vor, wenn wir jetzt so eine Woche keinen Sex hatten. Ja, jetzt schon wieder, nee, keine Woche. Und das ist ja immer das, was mir halt vorwirft, immer so vorwurfsvoll. Hm. Er sagt immer wieder hinter, tut mir leid, und dann sag ich, ja toll, von tut mir leid, kann ich mir jetzt auch nicht. Also, der ganze Haussegen hängt wegen Sex schief. Genau, und das finde ich halt total blöd. Das ist nichts, das ist jetzt nicht gleich Wichtiges. Hm. Kein wichtiges Thema, sonst. Wenn du mit ihm nicht reden kannst, ne, wenn du keinen Zugang zu ihm findest, wenn er gleich dicht macht, würdest du dir vorstellen können, dass ihr zusammen mal für 1-2 Stunden zu einem Therapeuten geht, zu einer Paarberatung geht? Das würde er nie machen. Würde er nie machen. Mhm. So, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als dass du es eskalieren lässt. Wenn er sich überhaupt nicht auf irgendwas einlässt. Ja, das ist es ja halt. Ja, aber ich finde richtig, was du machst. Was sollst du denn tun? Du kannst doch kein Theater spielen. Wenn du nur keine Lust hast, hast du keine Lust. Punkt. Und du liebst ihn. Ja. So, und wenn er dich liebt, dann muss man von ihm verlangen, dass er auch auf dich eingeht. Und wenn er das nicht tut, dann liebt er dich auch nicht genug, finde ich. Und dann wäre die letztendliche Konsequenz irgendwann, dass die Beziehung auch zu Bruch geht. Ja, also ich habe ihn ja auch gesagt, tausendmal, dass er da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen soll. Aber irgendwie scheint es ihm da rein und dann am anderen auch raus. Also, mehr weiß ich nicht zu sagen, Steffi. Nur, dass ich dich unterstützen kann in deiner Haltung. Mhm. Versuch ihn mal zu bequatschen, vielleicht doch mit so einem Paartherapeuten, 1-2 Mal. Ja, das wäre vielleicht die Idee. Aber ich kenne auch genug Jungs, die sofort abwinken und sagen, komm, lass mich mit so einer Laberei in Ruhe. Ne? Naja. Ja, sicher. Wie auch immer, dir alles Gute, Steffi. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich euch mal was ganz Tolles zeigen, beziehungsweise den Radio-Zuhörern erklären. Ich habe ein so schönes Geschenk mal wieder bekommen von einem von euch, nämlich von Horst Becker. Ist das nicht toll? Das ist eine Uhr. Also ich erkläre das jetzt mal ein bisschen für die Radiozuhörer. Es ist eine Uhr, da steht die Nacht geht auf. Nee, was steht hier da? Die Nacht geht Farben holen, Domian. Und die Uhr besteht aus so kleinen Glassplittern, in der Mitte sehr schön auch aus Glas oder was, das ist ein Hirsch mit einer wirklich echten Uhr und hier ist sogar noch so ein Pendel dabei, was man da irgendwie ranhängen kann. In mühsamer Handarbeit mit einem funktionstüchtigen Uhrwerk. Das finde ich ganz toll und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Horst Becker. Wir können es leider hier in der Deko, so viel Deko ist hier in diesem Studio ja nicht aufhängen. Dann erkennt man das auch nicht. Die nehme ich ganz einfach mit nach Hause. Vielen, vielen Dank. Sehr nett, sehr lieb. Wir haben 1.32 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32, 42 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht kein festes Thema, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gar nicht mehr reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und einen Fax habe ich noch bekommen von Andreas, der schreibt, hallo Jürgen, wir haben vor 2 Wochen miteinander telefoniert. Ich habe dir erzählt von meiner Gesichtslähmung. Nun, nach 2 Wochen, ist es wieder weg und mir fällt echt ein riesiger Stein vom Herzen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Sendung und alles Gute. Und wir freuen uns sehr für dich, Andreas, dass es dir wieder gut geht. Ich erinnere mich natürlich sehr genau an das Gespräch und ich weiß, dass du sehr traurig und sehr fertig warst, verständlicherweise, wenn das halbe Gesicht runterhängt. Also, dir geht's wieder gut. Gratulation. Björn ist dran. Björn ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Björn, dein Thema. Mein Thema ist, dass ich im Endeffekt ein Arschloch bin, weil ich die beste Frau habe, die mir je passieren konnte und sie in den letzten 2 Wochen 2-mal betrogen habe. Die beste Frau der Welt hast du? Für mich ja. Wie lange hast du die Frau schon? Seit 1,5 Jahren. Ja, wohnt ihr zusammen? Nein, ist das Problem. Sie wohnt in Berlin und nicht in der Nähe von Stuttgart. Oh, das ist natürlich eine weite Entfernung. Ja, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und jetzt ist zweimal bei dir, ist es mit dir durchgegangen? Es ist zweimal mit mir durchgegangen, ich weiß, ja. Waren das reine Sexgeschichten oder hast du dich verknallt in die andere Frau? Na, ich kenne die andere Frau schon seit 20 Jahren. Die kenne ich seit dem Sandkasten. Ach so. Ja. Erzähl mal, wie es dann dazu gekommen ist, dass du mit der... Ja, also es ist so gewesen, dass wir haben flüchtigen Kontakt immer mal wieder, hören wir von uns. Und tja, und jetzt war es eben vor genau 2 Wochen heute, war es so, dass wir miteinander telefoniert haben und sie gemeint hat, ob wir einen Kaffee trinken wollen. Da habe ich gesagt, natürlich, gar kein Problem, ich habe mir auch gar nichts dabei gedacht. Und habe sie dann zu mir eingeladen. Und ich muss dazu sagen, als ich so 15, 16 war, war ich sehr, sehr interessiert an dieser Frau. Und sie aber nicht an mir. Und ja, und sie gefällt mir heute immer noch. Sie ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Und dann kam es eben dazu, dass ich ihr das dann irgendwann gebeichtet habe auch. So, hey, weißt du eigentlich das damals und so? Ach, das wusste sie damals gar nicht. Nein. Ich habe das damals so gemerkt, dass sie kein Interesse hatte. Und ich habe ihr das dann halt erzählt und hat sie gemeint, ja, wieso, was eben mir so an ihr gefallen würde. Und dann habe ich ihr das halt mal aufgezählt und da fing es dann an mit mir, dass ich schon innerlich gedacht habe, oh, jetzt wird es dann gefährlich, jetzt könnte es dann zu weit gehen. Und bevor ich überhaupt realisiert habe, wie weit das schon war, sind wir schon im Bett gelegen. Ist denn die Dame solo derzeit? Die Dame ist solo, ja. Ja? Ja. Mal wieder. Mal wieder. Jetzt ist es 2-mal passiert, sagst du, ne? Ja, das ist mit derselben. Bitte? Mit derselben Frau 2-mal. Mit derselben, ja, das habe ich auch so verstanden. Ja. Wie viel Abstand zeitlich lag denn zwischen dem ersten und dem zweiten Mal? 4 Tage. 4 Tage nur? Also das hat dir offensichtlich gut gefallen beim ersten Mal. Ja, kann man so. Ja, sie ist ganz anders als meine Freundin. Also es ging gut ab im Bett. Ja, so kann man sagen. Und beim zweiten Mal ging es wieder gut ab im Bett. Ja, noch besser eigentlich. Noch besser. Ja. Und ich habe nicht währenddessen das schlechte Gewissen geplagt und du hast an Berlin gedacht. Nein, beim ersten Mal war es direkt danach. Da habe ich dann gesagt, hey du, pass mal auf, mir geht's jetzt nicht so gut. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich dich jetzt nach Hause schicke, aber... Also ich möchte nicht, dass du morgen früh da noch bei mir bist. Dann hat sie gesagt, ja, da kein Problem und sie würde das verstehen und ob ich sie anrufe. Dann habe ich mir echt überlegt, ah nee, ruf sie nicht mehr an, das hat keinen Wert. Ja, das ist jetzt die Frage, warum hast du wieder angerufen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich war einfach alleine, habe mich einfach nach Zärtlichkeit gesehnt und meine Freundin so weit weg und sie eben gerade ins Eck im Endeffekt. nach Zärtlichkeit gesehen. Da kann ja, das ist eine falsche Ausrede. Du warst halt geil drauf, Björn, das ist es. Ja, das, ja gut, okay, sagen wir es so. Ja. Hat sie beim zweiten Mal bei dir übernachtet? Sie hat beim zweiten Mal bei mir übernachtet. Also das hört sich ja schon an, als würde es ein bisschen enger. Ja, das ist ja das Problem. Das heißt, du bist dabei, so vielleicht in den zarten Anfängen, dich in diese Frau auch zu verlieben? Ja, ich versuche den Anfängen zu wehren. Also ich habe mich dann jetzt, habe natürlich gesagt, hey, das hat keine Zukunft und so. Und ich habe mich innerlich eigentlich für meine Freundin entschieden. Aber? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich sie beibringen soll. Du musst verstehen, in circa anderthalb Stunden werde ich sie vom Bahnhof abholen in Stuttgart. Mhm. Und ja, dann werde ich da stehen und mein schlechtes Gewissen wird bei mir sein. Erstens weiß ich nicht, ob sie es mir anmerkt. Zweitens weiß ich nicht, ob ich es ihr sagen soll. Wenn ich dir sage, was wird passieren? Hast du denn der anderen Frau, mit der du jetzt fremdgegangen bist, weiß die, dass du eine Freundin in Berlin hast? Sie weiß es, ja. Die weiß es. Und hast du denn den Eindruck, dass die allmählich jetzt auch irgendwie scharf auf dich wird? Also nicht nur sexuell, sondern dass die sich vielleicht auch in dich verknallt? Nein, so ist sie nicht. Sie ist im Moment in der Phase, wo sie sich austoben tut und dann nimmt sie mit, was kommt. Ah ja, das ist ja schon mal beruhigend. Also von der Seite kommen keine Komplikationen. Nein, von der Seite nicht, nein. Bist du denn jetzt Manns genug, für dich zumindest zu entscheiden, ich sehe die jetzt erstmal, ich sehe die nicht mehr? Ja, sonst hätte ich mich jetzt nochmal bei ihr gemeldet. Also ich habe das durchgehalten. Wie viele Wochen hast du jetzt durchgehalten? Tage? Das heißt, Tage, ich weiß. Ja, es sind jetzt 9 Tage dann. Wow. Ja, Super, toll. Und wenn jetzt deine Berliner Freundin nicht käme, wär's noch wackeliger wahrscheinlich. Dann wär's wieder kritisch. Ich muss dazu sagen, ich weiß auch erst seit 9 Tagen, dass sie wieder kommt dieses Wochenende. Wie oft seht ihr euch eigentlich, ihr Stuttgart-Berlin, ihr beiden? So in der Regel so zwischen 3 bis 4 Mal im Jahr. Ja, das ist schon wenig, ne? Ja, es geht aber halt nicht anders, weil sie noch Ausbildung macht und das Geld reicht halt auch nicht immer so. Da muss die Liebe schon sehr groß sein und sehr innig, um das auszuhalten. Und da muss man, das geht auch nur mit Disziplin. Weißt du, was ich gerade so denke? Dass du sagst, dass du dich eigentlich für deine Freundin in Berlin entschieden hast, innerlich. Richtig. Und du sagst, das ist die tollste Frau der Welt für dich. Ja. Du liebst sie über alles und das ist eine tolle Frau und im Bett klappt's auch. Ja, nicht so? Ja, sie ist halt anders. Sie ist sehr zurückhaltend. Also die, mit der du fremdgegangen bist jetzt, die ist besser im Bett. Ja, die ist halt, ich weiß nicht, die ist Vollgas, ich weiß auch nicht. Mhm. Also was ich sagen wollte, vielleicht, man muss ja nur wirklich nicht immer alles rausposaunen und unnötig Komplikationen machen. Wenn du für dich innerlich entschieden hast, das Ding ist erledigt, Strich drunter, dann sag nichts. Meinst du, und lass es sein, ja. Aber nur wenn du wirklich für dich entschieden hast, ich mach das nicht, das ist für mich ein Kapitel von gestern. Ja, eigentlich schon. Ja. Was sollst du sie jetzt unnötig kränken? Und das verkompliziert eure Beziehung ungeheuer, wo ihr so weit auseinander seid. Es ist ja schon schwer, wenn man in einer Stadt wohnt und sowas ist passiert. Da ist man ständig in Kontakt und kann reden und sich treffen und machen. Aber nun fällt die Arme am Wochenende, vielleicht Sonntag oder Montag, wieder zurück nach Berlin und macht sich einen Riesenkopf und alles ist ganz traurig. Das ja. Ja. Deswegen weiß ich ja nicht, ob ich es hier sagen. Sieh es einfach zu, da ist wirklich die Geilheit mit dir durchgegangen und nur ist gut, Strich drunter und Schweigen drauf und weiter. Ja, denke ich schon. Und verlebt ein schönes Wochenende, ihr beiden, und billige ihr das auch zu, so in Gedanken, wenn ihr das in Berlin mal passiert, dass sie das genauso machen könnte. Ja, aber solange ich es mir nicht sagt, ist es eben, okay. Genau, ja, ganz genau. mach es mal so. Mach ich. Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Tschüss, danke. Ciao. Jens, 31 Jahre alt. Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jens. Ja, also bei mir geht es im weitesten Sinne auch um Liebe und Partnerschaft. Mhm. Also ein ganz spezielles Problem. Ich bin 31, ich habe vor 2 Jahren, also eine 10 Jahre jüngere Frau oder Mädchen kennengelernt, mich dann auch heftig verliebt und wir haben jetzt auch eine gemeinsame Wohnung bezogen vor einiger Zeit. Mhm. Und sie nimmt halt auch wie andere junge Mädchen im Alter die Pille, Engelsverhütung. Nur bei mir ist das Problem, ich bin halt zeugungsunfähig durch eine angeborene Krankheit. Mhm. Was ist das für eine Krankheit? Das nennt man Kryptorchismus oder Hodenhochstand, kann man auch sagen. Also es ist, wenn die Hoden anstatt im Hodensack im Bauch angesiedelt sind und wenn die nicht rechtzeitig durch eine OP innerhalb der ersten Lebensjahre in den Hoden zurückgeholt werden, dann bleibt eine dauerhafte Sterilität bestimmt. Also, aber sind deine Hoden jetzt in dem Hodensack oder immer noch? Ja, das sieht jetzt alles ganz normal aus. Ja. Ich habe Sohn bekommen. Ich kann auch ganz normal Sex haben. Mhm. Und so. Das ist alles kein Problem. Mhm. Und der Sex ist auch wunderbar und es fehlt überhaupt nichts. Mhm. Nur wie gesagt, meine Freundin hat halt, obwohl sie noch sehr jung ist, halt einen latenten Kinderwunsch. Mhm. Der ist jetzt noch nicht so stark ausgeprägt. Sie redet halt oft davon, ja, vielleicht könnten wir mal in ein oder zwei Jahren darüber nachdenken zumindest. Mhm. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Naja. Sie wünscht sich das ja auch irgendwie. Ne? Aber ich mir im Prinzip auch. Und sie weiß gar nicht, dass du zeugungsunfähig bist. Das ist das Problem und deshalb rufe ich dich jetzt auch an. Und sie nimmt fleißig die Pille. Sie nimmt fleißig die Pille, sie denkt jeden Tag dran, sie stellt die Uhr danach, sie stellt sich jeden Tag darauf ein und vergisst sie auch nie. Und das geht jetzt über zwei Jahren, solange ihr zusammen seid. Ja, genau so ist das. Und du hast auch am Anfang direkt Scheu gehabt und dich geschämt, ihr das zu sagen. Naja, Scham war es nicht, sondern eher, ja, vielleicht so die unbewusste Angst, die dann gleich wieder zu verlieren. Mhm. Weil also so ein bisschen Berechnung auch, ne? Nach der Motto, das sage ich immer lieber nicht, damit ich die an mich binde. Ja, ja, so ein bisschen Berechnung ist das. Sonst ist sie weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie liebt mich ja doch, glaube ich, auch ziemlich, so wie ich sie auch. Also es ist schon eine ganz intakte, auch harmonische Beziehung, kann man sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich denke, wenn ich ihr das offenbaren würde, könnte das ein echtes Problem werden. Wie du sagst, könnte vielleicht auch ein bisschen zur Trennung führen, weil sie ist halt noch sehr jung und schaut sich dann noch was anderem um. Moment, die ist 21, ne? Wenn ich das jetzt richtig berechne. Ja, sie ist jetzt 21. Die ist keine 16 oder 15 oder weiß ich was. Ja, klar. Also so jung ist sie dann auch nicht mehr. Ja. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, für die Zukunft, ob ich es jetzt sagen soll, ob ich lieber schweigen soll. Nein, Jens, sofort, Mensch. Das ist schon blöd, dass du es überhaupt nicht gesagt hast. Also wenn die Frau dich deshalb gehen lässt, ne? Dann pfeif wirklich auf diese Frau. Ja. Ja, aber was für eine Frage überhaupt, was für eine Überlegung. Ja. Das ist ja nun kein A, es ist keine Schande, es ist kein Manko, also nee. Ja, eigentlich ist es auch kein Manko, ja. Je nach der Sicht, nach Sichtweise. Für eure Liebesbeziehung sollte es kein Manko sein. Und wenn ihr zusammenbleiben solltet für länger und der Wunsch immer noch da ist, gibt es ja nun wirklich auch die Möglichkeit der Adoption. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber damit habe ich wieder Probleme, weil ich halt eben mir nicht vorstellen kann, ein Kind zu haben, das nicht mein eigenes ist. Gut, aber im Moment ist das ja auch gar, das ist ja im Moment auch gar kein Thema, ne? Ja, im Moment kein Thema. Eben, wer weiß, wie die Welt in zwei, drei Jahren aussieht. Vielleicht seid ihr gar nicht mehr zusammen oder vielleicht denkst du ganz anders oder sie denkt ganz anders. Ich finde nur, dass man dass ein faires Miteinander umgehen und eine faire Partnerschaft auf jeden Fall beinhalten sollte, dass man solche grundlegenden Dinge sich erzählt. Vor allen Dingen könntest du ihr ersparen, die Pille zu nehmen. Ja. Wie gesagt, ich rufe dich schon heute Abend an, weil es für mich so ein echtes Problem ist. Weil jedes Mal, wenn ich sie bei der Pilleneinnahme sehe, kommen mir ja diese Gedanken. Ja, hätte ich auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich das sehen würde. Ja, habe ich auch. Ja. Es ist also eine Mischung aus, wie du sagst, aus Berechnung meinerseits und aus schlechtem Gewissen andererseits. Vielleicht reagiert sie ja wirklich ganz fabelhaft. Kann ja sein, dass sie sagt, mein Gott, was hast du dir für einen Kopf gemacht? Aber dass du mir jetzt halt so freiweg sagst, ja, sag's ihr gleich und hättest schon längst sagen sollen, also das hilft mir doch schon weiter. Mhm. Das ist so eine klare Aussage jetzt. Die ist glasklar und ich glaube, also für mich ist sie gar nicht diskutabel. Ja. Ja. Ja, Jens, dann mal zu. Ja, sie ist jetzt noch auf Malaga mit einer Freundin und sie kommt jetzt am Sonntagabend zurück und vielleicht nehme ich dann mal meinen Mut zusammen und sage alles gut. Ich habe wieder reagiert und ja, du kannst sie ja, du kennst sie ja nun gut nach zwei Jahren. Was ist deine These? Wie wird sie reagieren? Ja gut, man kennt einen Menschen ja auch nach zwei Jahren und nicht so besonders. Klar. Ich habe auch in der letzten Zeit sehr viele neue Facetten an ihr kennengelernt, aber alles eigentlich nur, was ich liebe und schätze, überhaupt gar nichts Negatives. Mhm. Aber ich kann es nicht einschätzen. Also wenn sie, weil sie sehr oft sagt, sie hätte einen ausgeprägten Kinderwunsch und wenn ich ihr sage, es geht mit mir definitiv, zumindest keine leiblich eigenen Kinder, ich weiß nicht, wie sie reagiert. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt direkt aufstehen würde und sagen würde, nee Bernd, nee Jens, dann mache ich halt Schluss. Mhm. Red mit ihr. Und ich drücke die Daumen, dass die Beziehung nicht kaputt geht, deshalb. Und wenn sie kaputt geht, wie gesagt, dann war die auch nicht so sehr stabil, finde ich, Jens. Mhm. Alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ariana. Ariana? Oder Ariane? Hallo. Hallo, Ariana? Ariana. Ariana mit A. Ja. 18 Jahre alt. Ja. Und dein Thema? Das ist mein Vater. Dein Vater. Mein Vater ist Alkoholiker und Choleriker. Und das heißt, er rastet aus, ist ständig betrunken und dann erinnert er sich nicht mehr. Er tut so echt so, als ob nie was gewesen ist. Wohnt ihr zusammen? Nein, also es ist so, ich habe noch zwei Geschwister und meine Mutter wohnt in einem Dorf weiter mit meinem kleinen Bruder. Mein anderer Bruder wohnt in der Nähe von Hildesheim und mein Vater und ich, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Er wohnt unten. Aber ihr habt getrennte Wohnungen? Ja. Du sagst, der ist cholerisch und er rastet aus. Wird er gewalttätig? Nein. Man muss sich das so vorstellen, es ist mal ein Beispiel. Ich weiß nur mal, dass ich in der ersten Klasse hatten wir so in der Klasse so ein Sparkonto. Da konnte jeder sein Geld drauf geben. Mhm. Und ich habe nur mal gefragt, ob ich nicht mal ein paar Mark mehr mitnehmen könnte. Nur für dieses eine Mal. Mhm. Und dann hat er mich ist auf einmal ausgerastet. Hat mir jetzt mein komplettes Sparbuch zerrissen. Mhm. Und dann am nächsten Tag war so, als ob er es nie getan hätte. Aber da hat er keinen Alkohol getrunken, das war nur cholerisch. Ja, ja. Dann kam er an, was ist mit deinem Sparbuch passiert? Mhm. Aber da warst du, das ist schon einige Jahre her. Ja, und da war das mit dem Alkohol noch nicht so. Ach, das ist in der letzten Zeit erst gekommen mit dem Alkohol. Ja, so jetzt die letzten Jahre. Und das war dann. Haben deine Eltern sich deshalb auch getrennt? Ja. Ich habe da gerade was gehört im Hintergrund. Das hört sich an wie ein Kind. Hast du ein Kind? Ja. Sie ist durch den Anruf jetzt, durch den Rückruf. Ach so. Lebst du in dieser Wohnung mit deinem Kind allein oder hast du einen Partner dabei? Ihr Vater, auch mein Freund, der wohnt eine Wohnung weiter. Wir wollen nicht zusammen eine Wohnung haben, weil wir noch nicht allzu lange zusammen sind. Wie macht dir denn jetzt dein Vater, mit dem du in diesem Mietshaus zusammen wohnst, wie macht der dir und auch deinem Kind? Wie alt ist dein Kind? Es wird jetzt ein Jahr. Ja. Wie macht der euch das Leben schwer? Also es ist so, ihm passt es erstmal nicht, dass mein Freund hier wohnt. Mhm. Und es ist dann halt so, dass vorgestern ist auch hier Kater Sturm geklingelt. Mhm. Und ist dann, ist die erstmal die Kleine wach geworden, dann kam er nach oben und dann fing er dann halb an. War er da besoffen? Ja, ganz stark sogar. Ja. Dann hat dann, weil die Kleine ja geweint hat, habe ich sie auf dem Arm gehabt, hat er sie mir vom Arm runtergerissen und hat sie fest an sich gedrückt. Und das wollte sie nicht und hat dann weiter geweint, habe ich gesagt, gib sie her. Und dann hat er gesagt, niemand nimmt mir mein Enkelkind weg. Und da hast du wahrscheinlich aber Angst gehabt, ne? Dass und ich habe jetzt gesagt, gib es her, sonst ist was los. Mhm. Dann hat er sie mir dann irgendwann wiedergegeben und dann hat er hier bei mir im Wohnzimmer gesessen und hat die ganze Zeit, weil ich, da ich ja alleine wohne und zur Zeit nicht arbeiten gehen kann, kriege ich einen Teil Sozialhilfe. Mhm. Und da hat er mich als Schmarotzer beschimpft und er ist einer, der dafür arbeiten gehen kann, dass ich ja bis mittags im Bett liegen kann. Und dein Freund ist ab und zu bei dir in der Wohnung und das stinkt ihm auch. Ja, also wir sind jeden Tag zusammen, entweder ich drüben bei ihm oder er ist bei mir und... Was ist denn, hast du denn im nüchternen Zustand mit deinem Vater schon mal das Gespräch gesucht und ihn auf all das angesprochen, was das soll und dass das für dich so belastend ist? Ja, also das haben wir gemacht, also auch mit meiner Mutter zusammen, weil sie ja auch darunter zu leiden hat, genau wie meine Geschwister. Dann ist er aufgestanden, hat sie seine Zigarette, die angewiesen ist, auf den Boden geworfen in der Küche und hat gesagt, dass wir alle spinnen und wir wollen ihn nur fertig machen und ist weggegangen. Wie ist denn an sich so dein Verhältnis zu ihm gewesen? War das immer ein bisschen getrübt? Ja, also es war, ich muss sagen, als ein Kleinkind war es der beste Papa der Welt. Und wo es dann angefangen hat mit dem Trinken, dann war es nicht mehr so. Wie stark ist, also du würdest sagen, das ist ein Alkoholiker, der ist richtig abhängig. Ja, er ist der Meinung, er ist es nicht, weil er nur Bier trinkt. Ah ja. Ich bin der Meinung, wer schon morgens anfängt damit, absolut, ist ein Alkoholiker. Was macht er für einen Beruf? Er ist Schlosser. Und läuft bei der Arbeit auch? Ja, und das Problem ist, er ist Vorarbeiter. Und die Bedingung, dass er diesen Job gekriegt hat, ist, er darf nicht trinken. Aber er trinkt trotzdem? Ja. Das heißt, ist das alles vorprogrammiert, dass er irgendwann vielleicht sogar rausfliegt und arbeitslos wird? Ja, und es ist auch, er trinkt während der Autofahrt. Mhm. Und wird ständig angehalten, bis jetzt ist er mal gut davon gekommen. Irgendwann ist es nicht mehr so und dann... Hast du ihm das so klar ans Gesicht geschleudert, du bist Alkoholiker? Also das eine Mal hat er halb gesagt, dass er hierher kommen wird. Mit einem Baseballschläger hat er gesagt und noch ein paar anderen Jungs. Dann können mein Freund und ich, da war die Kleine noch nicht da, dann können wir erstmal erleben. So. Dann kriegen wir erstmal Ärger. Mhm. Nachdem du das gesagt hast mit dem Alkoholiker, oder? Nee, das hat er einfach so gesagt. Ach so. Da hat man schon so eine Phase. Mhm. Hast du ihm das denn mit dem Alkoholismus so klar? Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, dann hör erstmal auf zu saufen und bla bla. Und dann ist er aufgerastet. Mhm. Und er ist auch der Meinung, dass meine Mutter ihn noch liebt und ich bin immer diejenige, die sich dazwischen stellt. Und meiner Mutter verbietet ihm, das zu zeigen. Klingt alles sehr, sehr verwickelt, ne? Und sehr, sehr kompliziert. Ja. Und du musst, das ist für dich sehr kompliziert, also sehr kompliziert für dich, da auszuziehen aus dem Haus. Ja, also ich will ja mal kämpfen, sage ich mal. Dem Sinne. Wir wollen uns hier nicht vertreiben lassen. Ist denn jetzt die Wut und die Aggression bei dir so groß, dass du vielleicht sogar zu dem heftigsten Schritt greifen könntest, dass du ihm androhst, den anzuzeigen, wenn er dich nicht in Ruhe lässt? Ja, es ist so, dass mein Freund, vor ihm hat er Angst so. Mhm. Weil er ist hingegangen, weil er mir damals so mit mich auch so beschimpft hatte. Mhm. Und auch meinen kleinen Bruder, dass wir meinen kleinen Bruder dann erstmal damals zu ihm in die Wohnung geholt hat, zu meinem Freund. Und dann ist mein Freund hingegangen und hat gesagt, hier, wenn du Ärger haben willst, dann kannst du gerne kommen, ne? Mhm. Und dann war wieder lieb, dann hat er ja nie was gemacht und... Also meine Frage war ja die Polizei. Würdest du ihn anzeigen können? Also ich würde es machen, wenn es wirklich mal richtig ausschreiten sollte. Also ich wollte eigentlich auch darauf hinaus. Also der Mann scheint ja nur sehr große Probleme zu haben, die er aber selbst nicht wahrnimmt. Und wenn jemand Alkohol trinkt, kann man ihm 10-mal sagen, du bist Alkoholiker, das muss er selbst kapieren, dass das ist. Man sollte es ihm auf jeden Fall sagen. Ja, das ist ja... Aber ich finde auch, wenn er solche Auswüchse jetzt schon, wenn solche Auswüchse an den Tag treten, dass er deine Kleine fest in den Arm nimmt und... Also Dinge tut, wo man schon Angst haben muss, finde ich, solltest du das ihm androhen mit der Polizei. Und wenn es dann, wenn die Androhung nichts hilft, dann melde dich bei der Polizei. Ja, also ich habe damals... Was sollst du anders machen? Ja, also meine Mutter, als ihn damals rausgeschmissen hatte, dann hat er aufgehört zu trinken. Mhm. Dann war wieder alles schön und gut. Und derzeit, als die Trennung gewesen ist, da habe ich mich mit meinem Vater so gut verstanden. Wir haben sehr viel miteinander gemacht. Und er ist wieder mit meiner Mutter zusammengekommen, weil die hat gesagt, hier, du trinkst nicht mehr. Die hat mit ihm eine Gruppe besucht für Alkoholiker. Naja, ach, so weit war er doch schon. Ja, und, da hat er halt auch immer geredet, ja, ich weiß, dass das alles falsch gewesen ist. Ne? Aber Ariana, wenn du das so erzählst, da scheint da ja auch irgendwie eine Grundlage zu sein zwischen dir und deinem Vater. Irgendwo, wenn auch im Moment verschüttet. Versuch doch nochmal, bevor du zu diesen dramatischen Maßnahmen wie Polizei und so etwas greifst, doch nochmal mit ihm ganz in Ruhe zu reden. Aber auch dann mit der Androhung, dass wenn es nicht hilft, dass du dann auch andere Maßnahmen ergreifst. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihm halt gesagt, dass ich darunter sehr, sehr zu leiden habe, weil ich hatte auch deswegen so einen Nervenzusammenbruch, weil er mich so fertig gemacht hatte. Aber das hat ihn alles nicht interessiert. Ja, dann hat er mich rausgeschmissen und er hat gesagt, so, dass ich noch keine Lügen über ihn verbreiten. Okay, dann ist vielleicht die Sache mit der Polizei die allerbeste. Ich möchte aber trotzdem, dass du auch mit meinem Psychologen noch mal ein paar Wochen redest. Ja. Dass der das von seiner Seite vielleicht auch noch mal beurteilt und dir seinen Rat gibt. Machen wir das so, du legst auf und der Peter ruft dich an, Ariana. Okay. Okay, alles Gute. Okay, jo, tschüss. Tschüss. Mike, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Hi. Na, wie geht's? Ja, super. Super. Und deswegen rufst du an? Das wegen meiner Verlobten. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie ganz toll liebe und wollte sie fragen, ob sie meine Frau werden. Nein, ein Heiratsantrag jetzt hier zum guten, fast guten Schluss der Sendung, ne? Ja. Wer ist denn die Glückliche? Meine Flotte Julia. Deine Flotte Julia. Gelobte Julia. Ach, gelobt? Ich habe Flotte Julia. Aber Flott ist ja wahrscheinlich auch. Flott ist auch, ja. Flott ist auch. Ich heiraten wollen, klar. Die Julia in Osnabrück. Ja, genau. Ist die denn jetzt auch am Fernseher oder am Radio? Ja, am Radio. Ja? Ich habe das Radio einfach angemacht, während sie am Computer sitzt. Ich wusste zwar noch nicht ganz, was sie dort hört. Habe ihr gesagt, lass das mal laufen. Das passt dann schon. Es kippt die Flotte Julia aus Osnabrück wahrscheinlich vom Stuhl, ne? Wenn sie jetzt ihren Mike hört. Ja, dann das Mikrofon gehört dir. Sprich. Ja, hallo mein Schatz. Wir sind hier schon seit über 3 Jahren zusammen und schon seit einigen Monaten verlobt. Und unsere Kurze wächst und gedeiht auch. Und mich wird nichts glücklicher machen, als dass wir heiraten. Julia. Ich fragen, willst du meine Frau werden? Da muss ja eine Julia schwach werden. Ja, hoffe ich. Und ihr habt auch schon Nachwuchs. Ja, haben wir. Wie alt? Die Feline, 18 Monate. 18 Monate die Feline. Lag denn jetzt sowas wie Heirat schon so ein bisschen in der Luft oder überrascht sie das? Wir haben es mal angedeutet und dann sagt sie, ja, lass dir was Besonderes einfallen und dann schauen wir weiter, so nach dem Motto. Sie ist in Osnabrück im Moment. Und wo bist du im Moment? Ich bin momentan bei Nachbarn. Du bist bei Nachbarn. Mike, ich habe eine Überraschung für dich. Ja? Ja. Weißt du, wer jetzt hier auch zugeschaltet ist gerade? Nee, ne? Die flotte Julia. Hallo, Julia. Hallo. Hallo. Das ist ja toll. Ich weiß gar nicht, wie meine Kollegen das jetzt gestrickt haben. Du bist da. Aber du solltest ganz dringend bitte deinen Fernseher oder das Radio leise schalten, sonst können wir nicht gut reden. Okay. Mach das mal bitte ganz schnell. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. So besser? Ja, viel besser, viel besser. So, du hast es gehört, was Mike gerade gesagt hat? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Und, wie ist jetzt deine Reaktion darauf? Also ich bin total absurd. Du weißt nicht? Du bist dir nicht ganz sicher, ob du ihn heiraten möchtest? Doch. Doch? Ja. Also was heißt das jetzt? Heißt das jetzt ein Ja oder erstmal wir warten noch ein bisschen? Ja. Also ja. Jetzt weiß ich auch, warum er mich ans Radio gesetzt hat. Also du bist ganz baff. Ja, die Überraschung ist dir Mike gelungen. Auf jeden Fall. Julia, der Mike hat gerade gesagt, ihr seid ja schon eine Weile verlobt. Ja. Ich habe es vergessen, wie lange verlobt schon? Seit dem 12.04. diesen Jahres. Ach so, das ist ja noch nicht so ganz lange. Nee. Jetzt werdet ihr beide heiraten. Ja. Jetzt sofort? Nein, sofort. Nein, natürlich nicht. Hast du schon auch davon geträumt, dass du das gerne machen würdest? Des Öfteren schon, ja. Also es ist ja wirklich eine ganz gelungene Sache. Hast du denn Mike so schon irgendwie ein Datum im Auge? Oder wollt ihr das gemeinsam bereden? Ich denke, ja. Da sollten wir nochmal drüber reden. Das wollte ich auch gerade sagen, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Dieses Jahr nicht mehr? Nee, das ist ein bisschen knapp. Und wo soll die Hochzeitsreise hingehen? Mal gucken, weil mit Kind ist eigentlich ganz so einfach. Stimmt, das ist natürlich mit so einem kleinen Kind nicht so ganz einfach. Ihr Lieben, ich freue mich sehr. Ja, das ist ja ganz toll. Das heißt, ihr werdet bald verheiratet sein und der Eheantrag ist hier bei Domian gestellt worden. Ja, genau. So muss das sein, so will ich das. Ich wünsche euch beiden von Herzen alles Liebe, alles, alles Gute und viel, viel Glück für eure gemeinsame Zukunft. Ja, danke. Tschüss Julia und tschüss Mike. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, Freunde und Freundinnen im Lande, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zusehen diese Woche. Und ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Jan Hölz, Stefan Gehrig, Conny Brückner, Dorit Herber und Petra Grützmann. Unsere Themen nächste Woche sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Ich ekle mich vor mir selbst. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich wurde Opfer von Gewalt. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Ich wünsche uns ein friedliches Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Alles Gute und ciao. Bis dahin.